Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und David und ich hatten eben ein Erlebnis. Das muss ich kurz teilen. Wir saßen in der Vorbereitung für diese Podcast-Folge und haben angefangen, ein Video zu gucken, weil wir wissen wollten, worum es geht, und haben rausgefunden, es geht um uns. Es geht um uns, ja. Aber das hatte ich noch gar nicht, dass die Ereignisse sich überschlagen und ich mich dann in einem Video wiederfinde. Da reden wir heute unter anderem drüber, über Beef mit Klängern. Eigentlich aber mit der Newstime. Wir haben aber auch ein sehr ernstes Thema, nämlich Miguel Pablo. Der gerade also komplett abstürzt. Wir haben einen Typen, der wegen Political Correctness entlassen wird. Und einen Politiker, der vielleicht ein bisschen zu korrekt war. oder unkorrekt. Das klingt gar nicht so korrekt. Das sind so die Themen. Wir haben uns auch mal ein paar Videos nochmal angeguckt diese Woche, die wir mit euch teilen wollten. Genau, wir haben nämlich den Vorschlag bekommen, den Clickbaiter der Woche rauszusuchen. Ja, ich hab ein gutes Video dafür. Ja, und ich würde aber sagen, wir starten erstmal mit Werbung, denn diese Woche wieder mit dabei unser Sponsor BookBeat. Wer es noch nicht kennt, das ist ein bisschen so wie Netflix für Hörbücher. Das heißt, man zahlt einmal im Monat 14,90 € und kann dafür 30 Stunden lang Hörbücher hören. Oder man zahlt 19,90 € und kriegt dafür unbegrenzt alles. Unendlich viele Hörbücher. Ja, und nicht nur das, alles. Ihr bekommt alles, einfach alles. Alles, aber vor allem Hörbücher. Ja. Unter anderem, das ist jetzt gerade das, was ich spannend finde, und zwar in Vorbereitung auf den neuen Peter Jackson-Film, Mortal Engines. Mortal Engines, das Buch gibt es ja auch als Hörbuch. Und ja, also wer auf Audio-Content steht und nach den Lästerschwestern denkt so, jetzt bräuchte ich noch mehr, meine Ohren denn jetzt? Weil du brauchst ja nicht mit Ohrenschützern durch die Gegend laufen jetzt im kalten Winter, du kannst dir auch einfach Kopfhörer aufsetzen. Ich muss sagen, ich finde, es ist auch angenehmer, weißt du, so große Over-Ear-Kopfhörer. Wobei, da siehst du kaum jemanden mit, das ist halt auch eine modische Entscheidung. Das ist eine modische Entscheidung, ja, am besten noch Beats by Dre. Dr. Dre, ruf uns an, wenn du... Ruf uns an für Sponsoring. Ach ja, nee, der Sponsor ist ja BookBeat. Könnt ihr nämlich buchen, einen Monat gratis, den ersten Monat gratis, wenn ihr auf bookbeat.de/Lästerschwestern mit AE geht oder den Code Lästerschwestern mit AE nutzt, und dann kriegt ihr das einen Monat zum Umsonst. Ich finde, wenn wir nächstes Jahr unsere Tour machen, sollte die auch Lästerschwestern mit AE ganz dick geschrieben. Das sollte einfach der Titel sein. Draufschreiben. Ja. Ja. Wir kommen mal zu unserem ersten Thema. Das ist diese Woche eins, wo wir tatsächlich, also ich hatte wirklich zu tun, mich durch diesen riesigen Wust durchzuwühlen. Bei uns im Reddit ging es da ganz schön ab, und wir haben auch mehrere Zuschriften bekommen, dass wir uns darum kümmern sollen. Es geht um Miguel Pablo. Mhm. Für all die ihn nicht kennen, mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Miguel Pablo ist, ich glaube, so vor 2-3 Jahren ist der bei YouTube plötzlich groß geworden. Auch aus so einer Ecke, die man gar nicht kannte, die man gar nicht vermutet hatte, weil das so alles so neue Leute waren. Mhm. Heratsch kannte ich zum Teil zum Beispiel auch noch nicht. Zusammen wurde er, also ich bin das erste Mal aufmerksam geworden, als er mit Mirko Rosic in einem Video sitzt und sagt, das war gar nicht Mirko Rosic, Heratsch. Heratsch sagt, Miguel Pablo ist ein Arschloch. Dann sagt Miguel Pablo, nee, ist gar nicht so. Heratsch ist ein Arschloch. Und in dem Video von Heratsch saß einer hinten drin und hat immer die ganze Zeit so Real Talk. Der hinten drin saß, war Mirko Rosic. Ich bin mir auch nicht mehr so sicher. Aber er sah auf jeden Fall wie so ein Brüllaffe aus. Dieses Beef war richtig lustig, weil es halt einfach auch zwei sehr, sehr junge Kinder waren, die sich da irgendwie gegenseitig wegen irgendwelchen Kleinigkeiten angemacht haben. Ich dachte auch lange Zeit, Heratsch wäre ein Mädchen. Ja. Und habe erst dann herausgefunden, dass das ein Typ ist. Und mir ist Miguel Pablo zum ersten Mal aufgefallen, gar nicht durch dieses Beef, sondern durch Baden in Chicken Wings. Chicken Wings, ja. Da hat er sich, so wie man das zu dem Zeitpunkt ja so gemacht hat, hat er sich eine Badewanne voll Chicken Wings gepackt und hat sich da reingelegt und gedacht so, genau, das war das der Content, den er so gebracht hat. Und der ist sehr schnell, sehr erfolgreich damit geworden. So erfolgreich, dass er, und das muss man dazu sagen, in dem Alter gehen die noch zur Schule. Und wenn sie zu Hause ihre Follower begrüßen, dann können sie das am nächsten Tag dann auch in der Schule schon. Und da war er der Held, ne? Und hat das auch immer wieder raushängen lassen. Dann kam Mode dazu, dann kam mehr Geld ins Spiel. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass er abgestürzt ist. Also er hat dann ich glaube, es ist jetzt ein Jahr her oder so, dass er im Drogenrausch irgendwie totalen Blödsinn veranstaltet hat. Ja, also spannenderweise, ich habe das jetzt worüber wir jetzt gerade reden, durch die neuen Videos, die jetzt noch mal ein ganzes Stück schlimmer sind, habe ich jetzt in seiner Beschreibung gelesen, was tatsächlich vorgefallen ist. Mhm. Und zwar schreibt er selber, also es ist zumindest seine Darstellung der Situation, dass er selbst müde war, beziehungsweise er wollte schlafen, weil er war aufgeregt und konnte nicht schlafen, wollte schlafen. Aufgeregt war er wegen einem Product Placement bei dieser Fahrschule, die auch mit Tanzverbot und Katja Krasavitsch gemacht haben. Und bei der war er und musste seine Führerscheinprüfung bestehen. Ja. Und deswegen war er aufgeregt, konnte nicht schlafen und hat dann 6 Paracetamol eingenommen, um damit zu schlafen. Paracetamol ist doch kein Schlafmittel, sondern Schmerz- und Fiebermittel. Ja, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Dann, weil er dann immer noch nicht schlafen konnte, Überraschung wahrscheinlich, weil Paracetamol kein Schlafmittel ist, und hat dann auf 6 Paracetamol einen Joint geraucht. Und das hat ihn wohl schizophren gemacht. Richtig fertig gemacht. Und dann wurde er eingewiesen, weil er also nämlich dann, dass alle wären der Teufel, er wäre Jesus und er müsse gegen die kämpfen und für die Sünde, keine Ahnung, der Sohn Gottes halt sein. Und er wäre wirklich der Sohn Gottes. Und das dafür ist er eingewiesen worden, war wohl 6 Monate in der Psychiatrie. Und jetzt ist er halt wieder auf YouTube unterwegs, aber mit sehr erschreckenden Videos. Genau. Nämlich Videos, die einen Menschen zeigen, der meiner Meinung nach eben nicht von dieser Psychose geheilt ist, sondern immer noch. Definitiv nicht. Er sagt das jetzt auch in den allerneuesten Videos, beziehungsweise ich schaue bei Instagram jetzt mittlerweile einfach rein, weil in den Instagram-Stories siehst du ihn nochmal von der anderen Seite, weil er da wirklich sich die ganze Zeit filmt und völlig planlose Dinge erzählt. Also man muss dazu sagen, viele Leute hatten das auch schon geschrieben, seine Aussagen wirken zum Teil widersprüchlich, gerade wenn man ihm auch die ganze Zeit gefolgt ist. Dann muss man dazu sagen, dass ich kenne mich ein bisschen mit solchen Krankheiten aus und so eine Schizophrenie alleine nur durch einen Joint, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Das müssen psychoaktive Drogen gewesen sein, haben jetzt auch viele andere dann schon gesagt. Man weiß ja auch immer nicht, vielleicht war das ja auch, war da noch irgendwas anderes mit reingemischt und dann in Kombination mit Paracetamol und der Stress und der Fakt, dass du so berühmt bist und so, ich denke mal, ich bin und mir du sicher, hast meistens, und du musst eine Veranlagung dafür zum Teil haben. Also es ist, ne, also das, was dabei herauskommt, ich habe auch schon mal mit jemandem in einem Zimmer eine Zeit lang verbracht, der Kobolde gesehen hat und die halt versucht hat zu erschlagen nachts und dann gegen die mit seiner Faust gegen die Wand getrommelt hat, also richtig geschlagen hat. Der hat sich daran fast die Hand gebrochen nachts. Und der ist einmal ist in eine geschlossene Anstalt eingewiesen worden, weil er in seinem Wahn versucht hat, einen der Kobolde zu erwürgen. Und dieser Kobold war aber ein Mensch in dem Fall. Also das kann schon sehr gefährlich für sich und die Umwelt werden. Mhm. Und um zu Miguel Pablo zurückzukommen, der macht jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, wieder Videos. Und vor 3 Tagen hat es angefangen, dass die Sachen völlig abstrus geworden sind. Die Videos sind 30 Minuten lang. Also die letzten 3 Videos waren irgendwie alle 1,5 Stunden musste man sich die anschauen. In einem hat er erzählt, wie das denn war, als er mit seiner Schizophrenie beziehungsweise mit seiner Psychose. Ja. Also Schizophrenie und Psychose, meiner Ansicht nach, sind eigentlich auch nochmal 2 unterschiedliche Dinge, würde ich meinen. Ich bin, ja, weiß ich nicht mehr hundertprozentig, aber es ist auf jeden Fall, ne, sagt er da, so sein Leidensweg, wie das auch war, aus der Schule rauszukommen, das muss sagen, das nimmt einen auch ganz schön mit. Ist auch interessant, dass er darüber so offen spricht. Und dann fängt das aber an, im nächsten Video hat er plötzlich ein tätowiertes Gesicht. Weil er irgendwie, hat er sich entschieden, einfach direkt unter die Augen 2 Tattoos. Es sieht halt aus, grauenhaft. Also es macht niemand, selbst Tätowierte oder Tätowierer sagen ganz häufig, nee, bitte nicht ins Gesicht, weil das Gesicht wird, sobald du in die sichtbare Zone des Gesichtes ein Tattoo setzt, wird das gesamte Äußere verändert. So, Menschen nehmen dich dann ganz anders, dein Äußeres wahr. Deswegen verzichten da selbst Volltätowierte darauf, sich das direkt in die sichtbare Zone zu machen. Und er hat dann ein Video aufgenommen, wo er in der Badewanne in Zeitlupe Chips isst, während die voll mit Wasser und Süßigkeiten und Müll ist, wo er gegen Mirko Rosic plötzlich einen einen Rap, also einen Freestyle-Rap los, Pablo Escobar, und singt dann davon, dass er um 50.000 Euro oder 200.000, das ist alles völlig wirr Aussagen. Mirko Rosic ist wiederum ein Typ, der auch aus dieser Heratsch und ne, der unter anderem in dem Endzone-Haus, über das wir auch mal gesprochen hatten, eingezogen war. Das gibt es mittlerweile schon nicht mehr. Von dem redet er auch in einem weiteren Video. Also da redet er darüber, dass dieser Mirko Rosic angeblich zu sagen, weil sie zusammen in dieses Haus, da haben wir auch ganz, genau, ich, in einer der allerersten. Superman Dennis ist ja damit hin und eigentlich sollte Miguel Pablo auch dahin, aber und, eher nicht. Ja, und angeblich hätte er ihm dann dafür sein ganzes Geld weggenommen, er hätte ihm dafür Zugang auf sein Konto gegeben, dann wirft er irgendwie seiner Bank vor, seine Bank hätte das mit unterstützt und sein Bankberater wäre, stecke ja, mit ja, er beleidigt ihn, also was er da macht in dem Video ist seinen Bankberater beleidigen. Ich habe gestern auf Instagram ein Video gesehen, wo er die Daten des Bankberaters zeigt und sagt, hier, jetzt fick ich dich, du bist jetzt fällig, da könnt ihr mich alle anzeigen. Also er sagt auch dieses, ihr könnt mich anzeigen mehrfach, was er da macht, sind aber wirklich Straftaten. Beleidigung, Verleumdung, er beleidigt die Polizei, er beleidigt seinen Anwalt, er beleidigt seinen Steuerberater. Das ist auch so spannend. Er sagt auch in einem Video, er hätte Angst vor seinem Bankberater, Angst vor seinem Steuerberater. Also das ja, sind alles. Angst sind so psychotische Zustände, ja, ne? Also das wirkt nicht so und es sind halt auch einfach skurrile Vorwürfe, die nicht. Genau. Also warum ist sein Steuerberater böse ist sein Anwalt böse? Die arbeiten ja für ihn und es gibt ja mittlerweile ein Statement von Mirko Rosic. Hast du das gesehen? Nee, der hat jetzt mittlerweile sich zu Wort gemeldet und da macht das dann deutlich wieder mehr Sinn, weil ich hatte gestern wirklich mit zwischendrin den Eindruck, dass diese Angstzustände auch dazu geführt haben, dass er sich da irgendwas zusammengesponnen hat, weil er. Also es ganz viele haben auch in den Kommentaren geschrieben, was, Mirko, ja, zerfick sein Leben, weil er ruft die Leute richtig dazu auf, Mirko zu zerficken und er wollte auch die Polizei und den Rechtsanwalt dazu anstiften, Mirko zu zerficken und ich dachte die ganze Zeit, weswegen denn? Und er nennt keine Gründe, er sagt nur, du hast mir Geld gestohlen, aber es gibt keine Beweise, es gibt keine weiteren Hintergründe. Und jetzt erst, als sich Mirko Rosic zu Wort gemeldet hat, wird klar, der hat tatsächlich 47.000 Euro abgebucht, weil, und jetzt wird es richtig skurril, Miguel Pablo hat dem eine Vollmacht erteilt. Ja. Die haben sich das geteilt, dieses Konto wohl, wo die ganzen Erlöse raufgegangen sind. Und weil er dann schizophren wurde und die Eltern, beziehungsweise weil er in die Klinik eingewiesen wurde und die Eltern sagten, so jetzt wollen wir uns eine Bevormundschaft für das Konto erzwingen, sind zum Rechtsanwalt gegangen, hat Mirko Rosic dann gesagt, naja, Moment mal, da ist ja noch mein ganzes Geld drauf, der Typ ist in der Klapse, die Eltern wollen sich das Konto aneignen, da hole ich jetzt meine 50.000 Euro runter und das hat er gemacht. Von dem er sagt, dass das seine sind, weil warum teilen sich zwei Leute, die nicht miteinander verheiratet oder zusammen ein Business haben, ein Konto? Er behauptet, dass er mit Miguel ganz am Anfang des Kanals klargemacht hätte, wir bauen diesen Kanal oder unsere Kanäle zusammen auf und dann teilen wir auch alles 50-50. Mittlerweile soll es wohl einen Livestream von Superman Dennis geben, in dem er behauptet, der vorher mit ihm in dem Endzone-Haus war, es ist das super ist so skurril. Also wer da jetzt gerade zuhört und denkt so, was ist eigentlich los? Wir können auch nur wiedergeben, was wir da gerade. Also ich habe wirklich versucht, da gestern irgendwie zu verstehen, worum das geht. Jedenfalls sagt Superman Dennis in dem Video, in dem Livestream, dass diese Vollmacht oder dieser Vertrag, davon ist die Rede, ein Vertrag wäre gefälscht. So eine Vollmacht lässt sich aber nicht einfach fälschen, weil die muss notariell meist beglaubigt werden. Das heißt, eigentlich müssten die damit zu einem Anwalt. Und deswegen, vielleicht beleidigt er deswegen auch seinen Anwalt. Wäre auch ein lustiger Twist, was heißt lustig, wäre ein erschreckender Twist, aber für ihn wahrscheinlich sogar ein positiver, wenn sich herausstellen würde, er ist tatsächlich bei vollem Verstand. Und es haben ihn wirklich sein Bankberater und sein Anwalt. Es kann ja sein, dass er vielleicht wurde er entmündigt. Das kann ja durchaus sein. Aber das dürfen ja nur die Eltern normalerweise. Genau, also wenn ich mein erster Gedanke war, der ist quasi psychisch nicht bei vollem Verstand und wurde deswegen eingewiesen. Seine Eltern haben und zusammen sagen mit seinem Anwalt und seinem Steuerberater und seinem Bankberater, was weiß ich, haben Kontrolle über seine ganzen Verpflichtungen und sein Geld, seine Wohnung und all diese Dinge erlangt, um eben sein Leben unter Kontrolle zu bringen. Und es wirkte für mich so, als wäre er jetzt quasi aus deren Umkreis entflohen und würde sich jetzt überall darüber aufregen, dass man ihn bestohlen hätte und ihm alles weggenommen hätte. In dem neuesten Video sagt er auch, man hätte ihm sein Auto weggenommen und seinen Führerschein. Also ja, und das Konto gesperrt und die Geldkarten. Und ja. Also es wirkt halt einfach so, als wäre er, weil er eben in eine geschlossene Anstalt eingewiesen wurde, deswegen irgendwie hätte er keinen Zugriff mehr und das würde er jetzt alles durch die Psychose irgendwie anders spinnen. Es ist auch völlig unklar, aber der hat jetzt auch in den Videos, filmt er aus einem Hotelzimmer, in dem er wohl war. Ja. Und in diesem Hotelzimmer hat er in seiner Badewanne geschlafen. Also du siehst ja in einem einen Video, dass er da drin badet, während da Müll drin ist, mit voller Klamottierung und völlig weggetreten scheint. Und in dem letzten Video, was er dann gestern gemacht hatte, ist Bettzeug und ein Kissen da drin. Also er scheint wirklich auch Angst vor der ganzen Welt zu haben. Das gibt auch wieder, wenn man seine Instagram-Stories guckt. Er fühlt sich von allen hintergangen und betrogen und hat jetzt wohl, und jetzt kriegt das Ganze noch eine neue Ebene, ich kann gar nicht nachvollziehen, ich habe es nicht gefunden, hat er seine Adresse geleakt. Das Problem ist, vor 2 Wochen haben die ein Video gemacht, wo sich herausgestellt hat, Excel 95, über den wir hier auch schon mal gesprochen haben, der wohnt in diesem Haus mit Miguel Pablo. Das ist so eine kleine Welt. Und seit gestern stehen bei Excel 95, der selber erst umgezogen war, weil schon mal seine Adresse geleakt wurde, und keine Ruhe mehr hatte, stehen seit gestern die Kids vor der Tür und klingeln die ganze Zeit. Mhm. Was halt auch wieder zeigt, wie absurd das alles ist. Diese ganze Social-Media-Influencer-Bla-Welt ist richtig, richtig Kotze geworden. Also diese Story, finde ich, zeigt noch mal ganz krass. Also da ist jemand, der ist auf einer Plattform wie YouTube, eine Möglichkeit, sich da einfach frei von der Seele reden zu können, in einem Zustand, in dem er das nicht tun sollte. Keiner schreitet ein, also keiner seiner Freunde, seine Eltern nicht, YouTube als Plattformanbieter nicht, seine Community nicht. Und der kann da einfach quasi gerade sein eigenes Leben bloßlegen, kann Daten veröffentlichen, veröffentlicht Daten von seinem Bankberater, von anderen Leuten, in dem Fall Excel. Also das ist wirklich einfach nochmal ein richtig skurriles Ding. Und es ist leider nicht und wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, dass jemand, der sich durch dieses Social-Media-Zeug überarbeitet, durch den Fame irgendwie abdreht. Und das vor live vor der Kamera. Und das live vor der Kamera. Das ist ja das Krasse. Das ist bei Lion schon passiert. Es gab andere YouTuber, die nicht in irgendwelchen Livestreams auch irgendwelche Aussagen getroffen haben. Ja, vor vielen Jahren hat Funk Royal, ist der auch mal, ich glaube, nackt vor dem Livestream eingeschlafen oder hat irgendwie sogar irgendwas war da. Ich meine, solche Livestream-Situationen gibt es ja ganz viel. War betrunken auf jeden Fall. Dass irgendwelche Streamer aus Versehen die Kamera anmachen. Ich glaube, Fabian Siegesmund hatte das irgendwie neulich getweetet, dass er irgendwie aus Versehen bei seinem Stream-Deck auf den falschen Knopf gekommen ist, während er am PC saß. Und dann hat er irgendwie an ein paar Leute einfach sozusagen Irgendwas gestreamt, was er halt eigentlich nicht wollte. Ja, aber das ist halt schon, das Ding ist halt, wenn Drew Barrymore früher halt abgestürzt ist als Kinderstar, dann hast du davon aus der Zeitung gelesen. Hier kannst du wirklich live auf Instagram zugucken, wie ein Typ sich auch natürlich auch die Lebensgrundlage für später halt auch irgendwie kaputt macht. Wenn er nicht zumindest sagt, so okay, die gesundeste Lösung ist, alle Social-Media-Accounts platt machen, mit YouTube aufhören. Er behauptet jetzt, das aktuelle Video, was heute gekommen ist oder gestern Nacht um 21 Uhr, wäre sein allerletztes, bezweifle ich. Das wäre nicht der Erste, der sowas x-mal gesagt hat. Er sagt, er wolle sich jetzt die Zeit nehmen, um gesund zu werden. Aber die hat er schon mal gehabt. Ich hoffe, also man sieht, und das ist das Absurdeste, man sieht in seinem vorletzten Video, dass er mit einer Bong am Fenster sitzt. Also das ist der tut mir wirklich Er tut mir wirklich leid. Also auch als jemand, der im früheren Zeitpunkt sozusagen sich über seine Chicken Wing Bade-Videos aufgeregt hat, muss ich ehrlich sagen, ist halt ein junger Kerl, vor dem das Leben noch steht und der hat jetzt schon mit so einem Scheiß zu kämpfen. Man muss dazu sagen, ich glaube, der Ruhm und das Geld verderben einen nochmal zusätzlich. Dazu kommt, dass du in sehr jungem Alter, gerade in so einer sehr verletzlichen Phase, in der er sich befindet, lernen musst, dass Geld einfach die wenigsten Freundschaften halten Geld aus. Und gerade diese YouTube-Freundschaften, die hauptsächlich auf Oberflächlichkeiten basieren, wo du dich mit jemandem zusammentust, um zusammen den Instagram-Account hochzuziehen und so, Das kann nicht funktionieren und wird es bei in den seltensten Situationen. Du denkst, du kommst mit jemandem gut aus, aber in so einer Berufssituation, da kommen plötzlich ganz andere Sachen auf uns zu. Wir sehen das ja hier untereinander. Robin und ich haben uns früher bei Nerdscope, haben wir uns ständig in den Haaren gehabt, ne? Und man muss halt dazu sagen, wo wir den Podcast gestartet haben, haben wir erstmal auch festgestellt, haben wir beide, ich weiß es noch, haben wir immer wieder gesagt, es ist überraschend, dass wir das seitdem nicht einmal geschafft haben. Das liegt immer auch an den äußeren Umständen, aber wenn viele Umstände zusammenkommen, dann muss, ja, dann muss so ein Verhältnis, so eine Freundschaft, muss sowas aushalten können. Und das können ja die wenigsten, ja, gerade wenn du noch sehr jung bist. Ein Arbeitsverhältnis, da ist natürlich immer Stress mit verbunden und ja, da sind Deadlines mit verbunden und gewisse Verpflichtungen und so weiter. Und ja, wenn du plötzlich mit Steuern zu tun hast, als jemand, der noch nie welche gezahlt hat, ja, oder mit Verträgen, das haben wir ja generell bei YouTubern schon ganz oft gesehen. Das war ja bei Mediakraft damals ein Problem. Das war bei dem einen oder anderen Product Placement in der Vergangenheit schon ein Problem, dass Leute einfach nicht wussten, was ist eigentlich ein Vertrag? Und was mache ich da eigentlich gerade? Und was für ein Netzwerk habe ich hier? Und all diese Dinge sieht man leider immer wieder und immer noch. Ja. Und jetzt sieht man sie halt untereinander. Und es geht halt jetzt in den letzten Jahren noch plötzlich um ganz andere Summen. Ne? Also, dass sie da von 50.000 Euro einfach so die Rede ist und so weiter. Ich finde das mega faszinierend. Ich habe mir gerade vorhin noch mal Videos von Mr. Beast angeguckt. Ich weiß nicht, wer den kennt, weil du hattest mir das geschickt. Der hat jetzt gerade ein Video gedreht, wo er 100.000 Mal das Wort PewDiePie sagt. Ja, ja. Richtig krank, aber der ist ja bekannt dafür oder bekannt geworden damit, dass er immense Summen in jedem Video ausgibt, ganz oft, weil er irgendwelchen Streamern 50.000 Euro oder so einfach gibt in einem Video. Mhm. Und am Ende aber trotzdem immer noch mehr als genug Geld zur Verfügung hat, um Leute anzustellen und selber sehr wohlhabend zu sein. Ich schätze mal, weil einfach die Einnahmen, die er mit YouTube generiert, als jemand, der 11 Millionen Abonnenten hat, selbst unsere kühnsten Vorstellungen überschreiten. Also wir hatten das, glaube ich, neulich schon mal erwähnt. Kelly, Mrs. Vlog, hatte neulich in einem Video öffentlich gesagt, deswegen würde ich sie auch erwähnen, weil es ist passiert in einem ihrer Videos, hat sie gesagt, dass das meiste, was sie für ein Product Placement mal bekommen hat, 150.000 Euro waren. Da hatten wir schon mal hier drüber gesprochen. Ja, das ist auch gar keine ungewöhnliche Zahl. Das ist nicht ungewöhnlich. Und wenn du das jetzt aufs Internationale überträgst, da gibt es ja Leute, die haben 10, 20, 30, 50 Mal so viele Abonnenten, ja, wie eine Mrs. Vlog und dementsprechend sicherlich auch Und gerade im amerikanischen Raum, ja, wo die ganzen Prozesse und das auch so das ganze Mediensystem sich schon so umgestellt ist, ja, haben, dass die, ja, ganz anders an einem ganz anderen Punkt sind. Es gibt, also ich meine, du siehst das ja bei jemandem wie Ninja, der in einem Monat sicherlich über 1 Million verdient. Ja. Und das jeden Monat. Und damit mithalten kann mit den reichsten Geschäftsmännern dieser Welt, natürlich jetzt immer noch keinen Milliardären, aber schon irgendwelchen Fortune 500 Geschäftsführern zumindest. Ja. Und das ist echt verrückt. Und also, da muss man auf dem Boden bleiben, das muss man, ja, muss man sagen. Also selbst ich habe ja immer wieder diesen Wunsch, auch den suche ich im Privatleben auch ganz häufig, nach Menschen, die mich erden, damit dieser, ja, ganze Wahnsinn, den du hast, und das sind ja auch schon, also es kann ja auch schon Wahnsinn bedeuten, dass wenn du durch die Straßen gehst, von jedem angesprochen wirst, und das macht ja sehr viel von dir, mit dir, ne, auf eine positive, aber auch eine negative Art und Weise. Ich habe jetzt hier tatsächlich die Tage gesehen, KS Freak war bei den Worldwide Wohnzimmer, mhm, Jungs, und da kam er tatsächlich wieder überraschend unsympathisch rüber. Ich hatte gedacht so, weil die das irgendwie in ihren Interviews noch immer hinbekommen haben, jeden irgendwie positiv darzustellen, aber er kriegt das einfach nicht hin und mir ist aufgefallen, der ist einfach auch nicht der Hellste. Und dann sagt er so gleich als Opener, dass um Mädels zu bekommen, wäre es eines der einfachsten Tricks, wenn du sie ansprichst und sie drehen sich dann weg und sagen, bäh, dann nimmt er sein Handy raus, geht auf sein Instagram und zeigt denen das, hält das denen so lange vors Gesicht, bis sie drauf gucken und realisieren, wie viele Follower er haben, und dann gehen alle mit ihm mit. Und ich dachte so, einerseits so, was bist denn du für ein Widerling? Aber auf der anderen Seite, es ist schon sehr, sehr krass, wie sich diese Welt entwickelt hat. Und ich vor allen Dingen, was das wohl auch mit so jungen Kerlen machen muss, mit, ja, ihrer Männlichkeit und aber auch eben mit ihrem Verständnis vom Leben und von Beziehungsleben, wenn es reicht, ein Handy in das Gesicht von irgendeinem Menschen zu halten, um vor allem, wenn die du, zu allen möglichen Dingen zu bewegen. Wenn du alle Bestätigungen und alles, was du kannst und alles, was du dir aufgebaut hast und alle Freundschaften, alle sexuellen Situationen, alle finanziellen Sachen, die du dir leisten kannst, auf einer einzigen Sache basiert, genau. Nämlich auf der Anzahl deiner Reichweite. Und wenn die anfängt zu schwinden, wie wir das ja jetzt in den letzten Jahren schon gesehen haben und jetzt gerade auch immer wieder sehen, es gab jetzt gerade hier ein Video, habe ich gesehen, YouTuber, die abgestürzt sind oder sowas, hatte Kuchen-TV gemacht, ja. Und da war, glaube ich, Mr. Trashback auf dem Thumbnail und Lyant und man könnte Commander sicherlich Krieger. Jemanden, Commander Krieger, man könnte jemanden wie Miguel Pablo jetzt dazu nehmen. Man könnte auch natürlich, also man könnte ganz viele, ganz also viele dazu nehmen, wie einen Sarrazza habe ich ja hier schon mehrfach genannt. Sarrazza. Gronkh, auch wenn man sich die Zahlen der einzelnen Videos anguckt, gut, der macht deutlich auf mehr Twitch, Streams. Auf Twitch ist der jetzt erfolgreicher, das ist dann halt wahrscheinlich eher ein anderes Business jetzt, das er fokussiert, aber du könntest theoretisch auch Waititi damit reinnehmen, die sich ja schon als allererste eigentlich in Deutschland ganz an der Spitze entschieden haben, wir machen jetzt was anderes, aber immerhin ja. Einen Plan B hatten, aber auch da ist den TC zum Beispiel, das hatte ich auch schon öfters mal gesagt, da weiß ich gar nicht, was der jetzt heute macht. Ich glaube, der hat seinen eigenen Kanal, aber der funktioniert halt weitem nicht und so gut. Und international gibt es ja auch wieder Beispiele, ne? Ray William Johnson zum Beispiel, eins der bekanntesten, ja. der war der größte Kanal weltweit für eine sehr, sehr lange Zeit und hat dann irgendwann sozusagen versucht, das irgendwie umzumünzen, weil er es einfach nicht mehr konnte. Und das hat so semi funktioniert und jetzt inzwischen hat er einen Podcast, wo er über Leute lästert. Und das ist wirklich der Punkt, da weißt du bist am Ende. Ja, der seine einzelnen Videos machen ja auch, ich glaube, keine 50.000 Klicks. Das, also ich meine, auf der anderen Seite muss ich auch immer sagen, ne, man so nach Klicks oder Abos jemanden zu bewerten, ist sowieso, also ich finde ja. Auch die Relevanz sollte man daran nicht festmachen. Wenn man es so nimmt, könnte man bei jedem irgendeine irrelevante Stelle finden und das finde ich immer blödsinnig so. Ja. Gerade bei Leuten, die sich zum Beispiel wie einen Erik zum Beispiel entscheiden, ja, dann streame ich halt einfach lieber, weil mir das mehr bringt. Ich habe ja vor 2 Jahren mit Schluss damit begonnen, quasi Schluss zu machen und habe dann nur noch ein Video pro Monat, wenn man da sich dann die monatlichen Klickzahlen anguckt, die pro Video sind zwar immer noch gleich geblieben, ja. Weswegen ich uns beide gerade auch immer als Positivbeispiel nenne, wenn Leute sagen, ja, wenn ich nicht 3-mal pro Woche ein Video mache, dann stürzen meine Zahlen ab. Dann sage ich so, nee, Robin und ich machen mal manchmal 3 Monate nicht. 5 Monate habe ich jetzt dann kein Video gemacht. Ja, ich habe jetzt 6 Monate keins gemacht. Und ich habe dann aber jetzt gerade 4 am Stück hochgeladen und habe in einem Monat über 15.000 Abonnenten dazu gewonnen. Ja. Also man kann auch sehr schnell dann das Ganze wieder beflügeln, wenn man halt sagt, so ich habe jetzt aber auch Inhalte, die hinter denen ich stehe und genau. die auch gut aber sind sowohl, und ich gehe nicht auf Masse, sondern. Aber sowohl du als auch ich wollen ja YouTube gar nicht als ihr einziges Standbein. Aber nein, gesagt, schon von Anfang an. Das Wichtigste ist natürlich, dass du das nicht als dein einziges Standbein nimmst und dann, wenn du sowieso Probleme mit der Psyche hast, so und dann oder mit dem Selbstwertgefühl. Ich glaube, Selbstwertgefühl spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Dass wenn du dann das Gefühl hast, das geht mir total gut, du kannst ja auch süchtig danach werden. Immer wieder die Leute schreien dich an auf der Bühne, schreiben dir auf Instagram, hey, ich finde dich so hübsch oder was auch immer. Und dann lässt das irgendwann nach und das kann Leute kaputt machen. Ja. Man sagt das ja schon über den normalen Social-Media-Konsum. Also es gibt ja Studien, die sagen, dass der normale Verbraucher auch schon ein Suchtverhalten auf Beweis für Handys und so Social Media. Ich habe neulich eine Statistik gesehen, die war so aufgebaut, je nachdem, welche App, wie depressiv man dadurch wird. Das geil. War so eine richtige Farbentabelle, wo stand, dass Snapchat wohl mit am depressivsten machen soll. Schon allein deswegen, weil du halt diese ganzen Leute siehst, wie sie immer feiern und wie sie Spaß haben. Und ja, das also ich kann selber nur sagen, ich habe gestern witzigerweise, die können wir hier als Gast mal einladen. Ich habe mit Malwanne gesprochen. Mhm. Und Malwanne hatte gefragt, so, hey, wie geht's dir so? Hatten wir kurz gequatscht und sie meinte, hatte ich erzählt davon, dass ich halt so ne, mit ein bisschen Burnout und zu kämpfen habe. Und da sagte sie, ja, witzig, sie hat ähnliche Probleme und hat auch so, ne, sie macht jetzt auch ein Buch nebenbei. Und das kriegt sie auch kaum auf eine Reihe und hat ja dann hast du ja auch noch diesen ganzen Wust, diese Last aus YouTube-Kommentaren und aus jede Woche musst du so und so viel liefern und so. Das ist eine Never-Ending-Story, gerade wenn du wie sie ist ja dann noch mal krasser, die bringt ja jede Woche, glaube ich, ein Video raus. Ja, ja. Wenn du diesen Rhythmus und halten dann willst. Und war ja noch an dem Funkkanal Plan und Los mit beteiligt, hat noch irgendwelche anderen Projekte. Also ich habe das Gefühl, gerade diese Leute werden früher oder später entweder müssen sie genug Geld verdienen, um sich eine Produktionsfirma zu leisten im Hintergrund, oder sie werden irre. Und ich glaube, dass das Problem ist, also das machen ja die Amis alle so. Und das ist ja auch eine Sache, die ich versucht habe, hier jetzt schon zu dem Zeitpunkt aufzubauen. Quasi sich einfach Leute dazu zu holen, die das mitproduzieren, ja, und sozusagen aber auch gleichzeitig diese Produktionsfirma als zweites Standbein zu nutzen, indem man eben dann andere Projekte für Kunden damit auch mit dem Know-how, das man sich dann über den eigenen Kanal aufgebaut hat, auch akquirieren kann. Und das ist so ein in Amerika eigentlich sehr etabliertes Konzept und in Deutschland bisher relativ wenig passiert. Julian Bam macht das so ein bisschen mit seiner School und auch dem Team, was er da hat, auch wenn die das, glaube ich, jetzt bisher nur für ihn nutzen, aber er hat zumindest den Support und das ist sehr selten, aber ich glaube, generell ist so ein bisschen das Problem, viele haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, diese Transferleistung zu erbringen, weil viele sind ja jetzt nicht bekannt dafür, weil sie besonders aufwendig produzierte, ja, Videos machen und deswegen irgendwie auch da Support brauchen, sondern dass die große Frage ist ja für viele, ich kann diese eine Sache und ich habe eigentlich eher Glück gehabt oder bin durch Zufall hier hingekommen und bin vielleicht auch ein relativ guter Entertainer in dem Feld, in dem ich bin oder was weiß ich, aber letztendlich ist die Frage, wenn eine Person, die relativ wenig auch Ausbildung hat, gibt ja einige, die auch ihre Ausbildung oder ihr Studium und so weiter oder sogar die Schule für YouTube abgebrochen haben, und du stehst dann am Ende da, hast nichts mehr. Und das Ding ist, wir sind noch nicht an dem Punkt, gerade nicht in Deutschland, international wahrscheinlich schon, aber wir sind in Deutschland noch nicht an dem Punkt, wo die Leute so viel verdient haben können, dass sie dafür den Rest ihres Lebens ausgesorgt haben. Und ich bin mir jetzt mir sind eher Fälle von YouTubern bewusst, die nicht wussten, dass sie Steuern zahlen müssen, als mir YouTuber bewusst sind, die ein gutes Portfolio haben, wo sie investiert haben. Ja. Ich will noch mal eine Sache zu Miguel Pablo abschließend vielleicht sagen. Ich fand das sehr interessant jetzt, dass in den Tagen darauf seine Freunde, in Anführungszeichen, er hat ja immer wieder auch von falschen Freunden gesprochen. Heratsch stand plötzlich auf dem Plan. Superman Dennis ist bei ihm vor der Tür gestanden. Das ist auf der einen Seite eine gute Sache, auf der anderen postet er gerade die ganze Zeit, wer ihm zu ihm steht. Und diese Leute wiederum machen alle gerade ein Video. Heratsch hat ihn besucht und hat das Video sogar in seinem Hotelzimmer geschnitten. Und also auf der einen Seite möchte ich sagen, machen wir auch Content draus. Ja, genau. Auf der einen Seite möchte ich sagen, es ist gut, wenn Leute sagen so, hey, es ist unser Kumpel, dem geht's schlecht, dem muss ich helfen. Aber ich denke mir, wenn mir jetzt jemand eine Nachricht schreiben würde und sagen würde, ey, mir geht's wahnsinnig schlecht, dann holst du dir die RX100 raus und das wird gevloggt. Ey, überleg dir das mal. Ja. Wie an welchem Punkt musst du geistig, wie muss der Verfall schon vorangeschritten sein, ja, der moralische vor allen Dingen, um dann zu sagen, oh, da packe ich jetzt meine Kamera ein, filme den, wie es ihm scheiße geht, mach ein Update und hau quasi, ja, mehr Content raus. Du willst doch eigentlich helfen. Du solltest doch nicht mehr tun als das. Aber es macht der so öffentlichkeitswirksam. Heratsch hat bei Herrn Newstime unter dessen Video drunter geschrieben, als Top-Kommentar irgendwie angepinnt wurde das Ding wohl, dass er ihn jetzt nach Hause bringt zu seinen Eltern. Ich glaube, das war Dennis Bro, der das geschrieben hat. Oder? Ja, irgendwie. Ja. Aber ne, also das, also überall muss man sich dann selber noch mal dafür feiern, wie gut man denn es ist. Also so. Es tut mir fast leid, sowas zu hinterfragen, aber das fällt gar nicht schwer oder beziehungsweise fällt gar nicht leicht, da nicht irgendwas irgendwie noch dahinter zu vermuten, irgendwelche zweiten Ebenen. Deswegen, also ich wünsche Miguel Pablo vor allen Dingen, dass er von den schlechten Freunden wegkommt. Er behauptet ja in seinen Videos immer wieder, dass er mit den Drogen nur deswegen angefangen hätte. Und da sind einige offensichtlich, die er sich da um sich herum gesammelt hat, die wirklich schlimme Schmeißfliegen sind. Und die sollte er zusätzlich zu seiner Krankheit unbedingt loswerden. Ich würde sagen, an der Stelle heitern wir die Situation jetzt ein bisschen auf und kommen zu dem Vorschlag, den wir bei Reddit bekommen haben, reddit.com/r/Lästerschwestern, für alle, die noch nicht da dabei sind. Lästerschwestern auch damit AE, glaube ich. Sucht einfach nach Reddit Lästerschwestern und nicht findet, mit R. Dann findet ihr es schon. Ja, das ist schon komplex. Und zwar gab es den Vorschlag, macht mal das Clickbait-Video der Woche. Und ich habe direkt eins gefunden, David, in den Trends. Ja. Platz 15 in den Trends zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Oh, ich hoffe, dann hast du nicht mein Video. Meins ist Platz 16. Ich habe, er klebt. Oh nein, es ist mein Video. Jetzt haben wir beide dasselbe raus. Ja, es ist auch wirklich das Einzige, was ich. Okay, dann stellen wir es jetzt gemeinsam den Zuschauern vor. Aber gut, dass wir schon denselben Geschmack haben. Er klebt Klebeband auf das Küchenbrett. Das wird euch umhauen. Nee, das ist umwerfend. Und das ist für mich eigentlich das perfekte Beispiel für Anti-Clickbait. Ja. Weil Clickbait bedeutet ja normalerweise sagen, das verstehen ja ganz viele auch nicht, dass du mit einer Headline gelockt wirst und dahinter verbirgt sich meistens ein Video, das nichts mit der Headline zu tun hat. Ja. Und das hier ist, also das ist halt Anti-Clickbait, weil er klebt tatsächlich Klebeband auf ein Küchenbrett. Hat aber, es dich umgehauen, aber dir, und dir wird es halt direkt auch noch wie du dich zu fühlen hast. Also da wird halt gar nicht mehr dir nichts dem Zufall überlassen. Du hast dich gefälligst, das hat dich gefälligst umzuwerfen. Also vielleicht noch mal kurz erklären, was das für ein Video ist. Das ist ein von einem Kanal, das heißt Geniale Tricks. Ja. Und das ist ein 9-Minuten-Video, wo der nichts anderes macht, außer so Facebook-mäßig, ohne Ton, also ja, läuft nur Musik ohne drunter, quasi einfach Dinge zu zeigen, die man machen kann als Lifehacks. Und das ist halt so typisch, wie Lifehacks so oft sind, finde ich. Also Lifehacks faszinieren mich generell, weil da sind ganz oft Hacks dabei, wo du sagst so, wer macht das? Und das sind keine Hacks hier, das sind das halt wirklich so Sachen. Das verkompliziert alles. Ja, das sind so Sachen wie den Kopf abschneiden, dann in eine Luftpolsterfolie reinstecken und dann schwimmen die oben, weil sie in Luftpolsterfolie das sind. Das ist halt so, das ist nicht nur hässlich, ja, was er da zum Teil macht. Unglaublich skurril. Und also das Witzigste ist ja, das kommt noch dazu, auf dem Kanal habe ich mal geschaut, sind normalerweise so 10.000 Klicks, manchmal ja, 20.000 Klicks. Das hier hat jetzt, weil 300.000. Es war auf Platz 2 in den Trends zwischendurch und der muss sich da reingekauft haben. Das vermuten auch ganz viele, weil die anderen Clips sind nicht so groß. Was ich aber besonders krass finde, das ist eigentlich mehrfach in dem Video Werbung für ein Buch. Der hat nämlich auch ein Geniale Tricks Buch rausgebracht. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass das vielleicht wieder auch so ein Kanal ist, der nicht von irgendeinem YouTuber ist, sondern von irgendeiner Firma oder also so. Also was mich darauf stößt, dass es kein deutscher Kanal auch ist zum Beispiel. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein Businessmodell ist, was wir jetzt letzte Zeit öfter gesehen haben. Leute machen Videos ohne Ton und laden die einfach in allen großen Märkten dieser Welt mit einem deutschen Titel oder einem englischen, ukrainischen, saudi-arabischen, keine Ahnung was, Titel hoch und greifen so alle diese Märkte ab, nutzen dieselben SEO-Wörter, die sie in Google Trends einfach durchjagen, die sich bewährt haben, nutzen dasselbe Thumbnail, was sich bewährt hat und erreichen so jedes Land dieser Erde mit ihrem Scheiß-Content, der sich aber dann wieder klickt, weil halt das so halt ansprechende Thumbnails und Titel sind. Und das ist so ein Kandidat, wo ich das verdächtigen würde, dass sie dann vielleicht einfach das Buch in mehreren Sprachen geschrieben haben und dann da hochladen und promoten über Amazon E-Books und so ein Zeug. Ne? Also mega spannend. Das Krasse ist jetzt, ich muss jetzt auch noch, wird es dich umhauen, was mit diesem Klebeband passiert? Es ist auch die umständlichste Art und Weise. Und zwar die Idee ist, du hast ein Küchenbrett und möchtest, dass dein Name auf diesem Küchenbrett steht. Warum auch immer du das wollen würdest, dann kannst du Folgendes tun. Klebe ein Klebeband. Aber nicht nur Klebeband, sondern so Kleppband, so Kreppband mit Silber. Ja, ist eigentlich relativ egal. So eins, auf das du auf jeden Fall draufschreiben kannst. Mhm. Also er nimmt ein Kreppband oder ein Klebeband, klebt das auf ein Küchenbrett, schreibt da seinen Namen drauf. Schneidet dann mit so einem Skalpellartigen Messer. Mit einem Skalpellmesser, was natürlich jeder zu Hause hat. Ja. Diesen Namen, den er auf das Klebeband geschrieben hat, mühsam aus. Ja. Geht dann raus und brennt mit einer Lupe diesen Namen quasi anhand dieser Schablone, die er da draufgeklebt hat, drauf. Danach zieht er das Klebeband ab und da musste ich richtig lachen. Dann ist danach dieses ganze Küchenbrett voller Klebereste. Ja. Und dafür hat er sich halt so ganz hässlich mit so einer Lupe, so völlig ungenau, Lukas in dieses Brett reingebrannt. Und ich sage so, da wäre es einfacher und zeitsparender gewesen, einfach ein Küchenbrett mit dem Namen online zu kaufen. Ja. Oder sich, also du gehst in oder eine Schablone zu basteln. Zu so einer Gravur oder so. Das ist ja, du kannst ja selbst Gläser gravieren lassen. Also, warum willst du ein Küchenbrett mit deinem Namen? Vielleicht. Also, wir werden das auf euren Vorschlag hin jetzt häufiger machen und uns mal in den Trends aufrufen. Hoffentlich, dass wir nicht dieselben Videos rausbringen. Ja, das ist aber schwierig gewesen, weil, wie du schon gesagt hast, Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen, Bülüm, Bülüm, Bülüm und hier und da ein paar amerikanische Kanäle, aber fast nichts Deutsches. Es ist wirklich krass. Ich habe das Gefühl, dass die Trends sich in den letzten Wochen nochmal verschlimmert haben. Also die Trends sind wirklich jetzt nicht mehr in irgendeiner Form nutzbar. Da ist kein einziges Video von irgendeinem deutschen YouTuber drin, wenn du nicht ein Fernsehsender bist oder also wenn du die Tabs wechselst, dann schon. Aber wer macht das schon? Also ich habe vorhin mal geguckt, bei Gaming, da hast du Standard-Skill auf der 1, da hast du Paluten und so drin. Also die Leute, die du auf der normalen Trendseite früher immer hattest, aber jetzt gar nicht mehr. Bei Filmen hast du die Trailer und Jane Aria und so, aber ne, also ja. Wer wechselt die Tabs bei der Trendseite? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich gemacht wird. Das Anti-Web-Videopreis-Video, das war jetzt auch in den Trends, aber für genau 26 oder so, ne? Aber auch für keine Ahnung, ein paar Stunden und dann war es wieder raus. Also du fällst auch gar nicht mehr drin auf, weil du durch diesen Müll gar nicht mehr durchkommst. Also es ist ganz, ganz schlimm gerade. Ja. Jetzt haben wir noch ein weiteres Thema und zwar Political Correctness mit Butter. Ja, wir haben, ich habe ein Thema gehabt, da habe ich mich so ein bisschen drüber aufgeregt, weil da geht es um Bernardo Bertolucci. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, der große Regisseur ist gestorben diese Woche. Und der hat unter anderem einen Film zu verantworten, von dem habe ich als Kind nur gehört, weil meine Eltern sind damals ins Kino gegangen und erzählten halt so, ja, wir gehen heute in so einen Film, ah, da können wir nichts drüber erzählen. Das hat mich natürlich besonders neugierig gemacht und damals gab es ganz, ganz viel Skandalpresse darum. Der letzte Tango in Paris, heißt es, ist mit Marlon Brando und so einer ganz jungen Frau namens Maria Schneider, hieß die, glaube ich. Und da gibt es eine ganz berühmte Szene drin, wo sie Butter als Gleitmittel benutzen. Das ist so ein Pärchen, die treffen sich, kennen nicht mal den Namen voneinander und verabreden sich halt immer wieder zu Sexdates, die immer krasser werden. So, ne? Also es ist so eine sehr zerstörerische Liebe, will ich gar nicht sagen, aber so, ne, so eine animalische Anziehungskraft. Und einer dieser Sexakte findet dann mit Hilfe von Butter statt. Und das gilt bis heute als eine der großen Skandalszenen. Und viele Jahre später, nachdem Marlon Brando gestorben ist, äußerte sich dazu dann nochmal Maria Schneider und sagte, dass sie nichts davon gewusst hätte, dass diese Szene gedreht würde. Die war nicht im Originaldrehbuch enthalten und hat dann gesagt, dass Bernardo Bertolucci und Marlon Brando quasi die Szene reingeschrieben haben und sie hat dann vor dem Dreh erfahren und Bernardo Bertolucci hat sie dazu gezwungen, diese Szene zu drehen. Ist ja ganz häufig so, ne? Du bist dann am Set und der Regisseur sagt, ja, du kannst ja nicht dafür sorgen, dass jetzt hier der Dreh aufhört. Sie war damals 19, ist glaube ich ihr erster großer Gig. Ja, und Marlon Brando war damals ja auch der schon große Name. Typ und du konntest, also wer sagt da nein? Und sie hat dann hinterher gesagt, dass sie diese Szene, obwohl sie, es wurde viel damals gemunkelt, es ist so eine Urban Myth immer gewesen, ob diese Sexszenen denn echt gewesen seien, weil ich habe den Film bis heute nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber die wirken wohl sehr, sehr echt. Und aber sie sagt und behauptet, dass es keine echten Szenen seien, also ist es auch nie zu einem Sexakt gekommen. Sie sagt aber auch, sie fühlte sich a little raped, also ein bisschen vergewaltigt, sagte sie in einem Interview mal. Und das ist vor, ich glaube, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ist das total explodiert, dieses Interview. Also ich habe das nicht mitbekommen. Also nicht mitbekommen. Muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Ja, das ist auch relevant für das, worum es jetzt gleich geht. Genau, darum geht es jetzt. Angeblich hat es auch nicht mitbekommen, ein Typ namens David Edelstein. David Edelstein ist Filmkritiker und arbeitet für Fresh Air. Ist so eine große, ich kann nicht. NPR ist das, also National Public Radio ist quasi, ich würde mal sagen, amerikanische Podcast, aber ist eigentlich Radio und auf jeden Fall schlechter als die Lästerschwester. Ja. Nee, ich muss sagen, also NPR ist, finde ich, so der Goldstandard für guten Audio-Content. Er hat aber auch abseits von BookBeat, Hashtag Werbung. Er hat aber auch für das New York Magazine oder CBS Sunday Morning hat er auch seine Filmkritiken veröffentlicht und hat dann auf Twitter dieser Tage einen schlechten Witz gemacht. Er hat nämlich geschrieben, even grief is better with butter. Weil der Regisseur Bernardo Bertolucci gestorben ist. Also selbst das Trauern um den Tod wird durch Butter besser gemacht. Er hat dazu ein Bild aus der letzte Tango in Paris geteilt. Von dieser Sexszene. Und daraufhin Aufschrei. Und zwar in einer Form, wo viele wieder seine Kündigung gefordert haben. Die auch dann ausgesprochen wurde. Das heißt, der Typ ist mittlerweile entlassen, darf für die NPR nicht mehr arbeiten, weil sie gesagt haben, dass solche Witze, das geht gar nicht. Und das teilt die Leute gerade in zwei Lager. Ich habe natürlich hauptsächlich diejenigen gehört, die sagen, ja, dieses Arschloch, was fällt ihm ein? Ich bin einer von denen, die sagen, meine Fresse, jetzt ist aber auch mal langsam Schluss, so, ne? Weil auf der einen Seite diese ganze Vergewaltigungssache erstmal außen vor gelassen. Ich finde es super krass, dass so ein Fernsehsender oder eben in dem Fall jetzt so ein Radio-Podcast-Unternehmen nicht in der Lage ist zu sagen, wir geben unseren Schützlingen, unseren Leuten, unseren Angestellten irgendwie die Chance zu sagen, hey, sorry, das habe ich gar nicht so ausdrücken wollen. Da ging es mir gar nicht darum, falls ich jemandes Gefühle verletzt habe. Ja, vor allem, was hätte er denn ausdrücken sollen? Also für mich, also ich habe diesen Tweet gesehen. Ich finde halt das Bild ein bisschen unpassend, weil er postet halt ein Bild von dieser Sexszene. Ja. Aber sozusagen, ich erinnere mich an diesen Regisseur als Filmkritiker, der er ja auch ist, ein legendärer Regisseur, und denke an die Szene, für die er am bekanntesten ist. Ja. Und das ist eben die Szene mit der Butter. Also schreibe ich, selbst Trauer ist mit Butter ein bisschen besser. Ja, es ist trotzdem immer noch geschmacklos, ne? Das kann man gar nicht anders sagen. Sieht vielleicht der eine mehr so, der andere weniger, aber man muss ja immer so ein bisschen versuchen, die andere Seite vielleicht noch ein bisschen mehr sich ins Gesicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich deswegen pro Vergewaltigung ausgesprochen hat durch einen Rest-in-Peace-Tweet. Und dazu muss man auch noch mal sagen, weil mehrere dann schrieben, also irgendeine weibliche Darstellerin sagte, ja, das wäre ein Rape-Joke, beziehungsweise er würde Vergewaltigung befürworten. Und dachte, es gab keine Vergewaltigung. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Frau sagte, sie fühlte sich ein bisschen vergewaltigt, weil sie zu einer Szene gezwungen wurde, die sie nicht drehen wollte. Aber es gibt ja keinen Sex in dieser Szene. Er hat sie nicht vergewaltigt. Es gibt keine aktive Vergewaltigung. Er vergewaltigt sie weder in dem Film, noch vergewaltigt er sie im echten Leben. Genau. Also, sie sind sogar Freunde gewesen danach, noch jahrelang. Also, ja gut, das heißt bei Vergewaltigung leider nichts, aber das Ding ist sozusagen, also Sie fühlte sich auch eher von Bernardo Bertolucci vergewaltigt. So. Also, aber, und was man auch mal dazu sagen muss, es kann auch gut sein, weiß ich nicht, der Typ ist Filmkritiker, du hast das mitbekommen, ich habe es nicht mitbekommen. Also es kann gut sein, dass er diese Story kennt, aber was ist, wenn die Story nicht kennt? Er behauptet, er hätte sie nicht gekannt, das halte ich für ein Gerücht, weil, also zumindest unter Leuten. Also ich habe davon mitbekommen. Gut, ich habe jetzt sehr viel mit Filmen zu tun. Ja, aber er als Filmkritiker, also sollte das bei ihm wahrscheinlich auch der Fall sein. Ich würde vermuten, wenn er sich nur halbwegs in dem Metier so ein bisschen herumtreibt, muss er davon gehört haben, dass diese Anschuldigungen kamen. Und Bernardo Bertolucci und eigentlich auch Marlon Brando waren immer so zwei Figuren, da war man sich nie so ganz sicher, was die so noch alles für Dreck am Stück hatten. Also ich gebe da durchaus recht, dass man da sagen kann, hey, David Edelstein, bitte entschuldigen Sie sich. Aber jemanden direkt zu entlassen, ich finde gerade, dass Twitter da in der Lage ist oder die sozialen Medien dazu in der Lage sind, ein ganzes Medienunternehmen dazu zu bewegen, Leute wie jetzt, wir hatten es ja mit James Gunn und so, rauszuwerfen, boah, langsam nervt's. Also und das ist halt so, das ist 2018. Das hatten wir dieses Jahr, ist das eins der Themen bei uns im Podcast gewesen? Ja, es ist eins der Themen im Podcast, weil es eben eins der Themen in Social Media dieses Jahr ist. Es ist wirklich faszinierend, wie so ein Mob aus kleinen Leuten sozusagen, weil es ist ja meistens eine sehr laute, aber sehr, sehr kleine Minderheit, die in der Lage ist, sozusagen bewusst zu sagen, denen wollen wir schaden und so ein Aufschrei durchs Internet kommt. Und es schaukelt sich dann auch immer automatisiert so hoch. Naja. Weißt du, was das Thema in Social Media nicht des Jahres war, aber des letzten Wochenendes? Nee. Scheiße sein. Scheiße sein war ein ganz großes Thema. Wir haben nämlich letzte Woche ja den Anti-Web-Videopreis hochgeladen. Wann ging der online? Ende letzter Woche. Freitag, Samstag? Samstag. Ging der online? Von meinem Magic-Turnier aus. Habe ich den gepostet. Stimmt, du warst ja in Warschau. Hat nicht so gut funktioniert, oder? Ja, es war jetzt nicht, das Ergebnis, was ich mir erhofft hatte. Ich bin in dem Hauptturnier 4-4 geendet. Ich hätte 6-2 gewinnen müssen, um quasi mich für den nächsten Tag zu qualifizieren. Und mit 4-4 bin ich halt, hab genau 50% Winrate, was halt der Durchschnitt ist. Und ich hätte natürlich gerne überdurchschnittlich abgeschlossen. Was war das Problem? Dein Deck war doch so gut, hatte ich bei Instagram gesehen. Ja, das Deck war eigentlich auch sehr gut. Ich hatte halt, es ist jetzt sehr Magic-Nerdy hier, aber ich hatte. Also zum einen, glaube ich, würde ich sagen, ein-, zweimal wirklich Pech mit den Gegnern, die ich hatte, die einfach ein noch besseres Deck hatten. Habe auch das Problem gehabt, dass das Deck halt eine klare Schwäche hatte. Und das waren kein Mana. Aggro-Decks. Okay. Also Decks, die einfach sehr, sehr schnell, sehr früh angreifen. Okay. Und da konnte ich relativ wenig machen. Und ich bin dann eher später im Late-Game stärker gewesen und habe halt aber auch da das Unglück gehabt, dass ihr einfach gegen zwei Leute gespielt habt, die ja sicherlich auch Fehler gemacht. Also das kommt natürlich auch noch dazu. Aber wenn man dann auch noch Pech hat, zu sagen, mit gegen jemand später. Na egal, auf jeden Fall. Vorhin ein Video gesehen, das hieß Beef mit Kling Klänger von Herrn Newstime, wo es eigentlich um mich geht. Genau, ich dachte, wir haben uns das zusammen angeguckt, weil wir dachten so, ey, vielleicht ist das noch ein Thema. Irgendwie Klänger hat irgendwas gemacht und beeft sich jetzt mit Herrn Newstime. Gucken wir uns mal an. Gucken das Video an und in den ersten drei Sekunden passiert so. Ja, und dann hat David Hein und Robin Blase und wir beide so, hä? Ja, genau. Das geht um Klängert. Denn Klängert hat im Grunde über den Anti-Web-Videopreis berichtet und über die Nominierung und hat das als Grund genommen, Herrn Newsham zu kritisieren. Und daraufhin hat Herr Newsham nochmal eine Geschichte aufgerollt, die dann an dem Samstag auch passiert ist. Denn er hatte sich ja ganz doll gefreut. Das muss man ja dazu sagen. Mhm. Er war ja ganz großartiger Fan. KuchenTV auch, hat er auch darunter gepostet. Mhm. Oh ja, geil, ich wurde nominiert. Und im Video sagen wir ja auch, für was sie nominiert werden, nämlich scheiße sein. Ich sage ja, dass die Leute, die haben YouTube geschadet oder waren mit ausgewählter Sorgfalt scheiße. Ja, also sie haben halt, also um es nochmal zu klarifizieren, uns geht es dabei natürlich um ihr Verhalten und um die Inhalte, die sie produziert haben. Die Person, Herr Newstime, wie er privat ist, wer weiß, nicht. Keine Ahnung. Ja. So, da geht es natürlich dann um die Art und Weise, wie sie in ihren Videos auftreten oder wie sie ihre Videos konzeptionieren oder um die einzelnen Fälle. Ja. Und bei Unge, den wir kritisiert haben zum Beispiel, der ist ja ein lieber Kerl eigentlich, da geht es dann nur um die Aktion oder manchmal war einfach eine Sache. Manche Sachen einfach nur Gags, also dass er Beef hatte mit den letzten, mit 500 mit der deutschen Leuten. Das ist natürlich nur Gags. Das ist natürlich Quatsch. Also nicht alle davon waren Assis, darum ging es uns auch gar nicht. Ich hatte dann darunter geschrieben, hey Newsy Boy, aber gerne doch, im Scheiße sein bist du ganz vorne dabei. Das hat ihm nicht gefallen. Das hat er dann direkt auf Twitter gepostet, damit er sich die digitalen Kullertränchen von seiner Follower-Army Das hatten wir ja schon mal als Termin-Gate. Das macht er ja gerne. Das macht er ja gerne. Und wenn er da nicht genügend Zuspruch bekommt, dann kann es auch gerne mal passieren, dass ein Video dazu erscheint. Und das ist jetzt in dem Fall passiert. Er sagt dann nach 3 Minuten, nachdem er das aufarbeitet, dass er ja normalerweise nie ein Video zu dem Beef mit mir machen würde, weil das wäre es ihm gar nicht wert. Redet aber 3 Minuten nochmal ganz ausführlich, was alles passiert ist und was getweetet wurde und vergisst dabei aber eine sehr wichtige Sache zu erwähnen, denn ich hatte das in meinen Tweets dann daraufhin immer wieder klargestellt. Das liest er nämlich nicht mehr vor, dass es darum ging, dass wir das Scheiße-Sein ja schon im Video auf seine Sachen bezogen haben. Das lässt er auch gar nicht gelten, weil das klingt ja auch gar nicht so schön. Und das lässt ihn ja auch nicht so schön in dem Licht darstellen. Und der Tweet, mit dem er endet, ist eine persönliche Beleidigung. Ja. Das finde ich das Allerbeste. Er sagt die ganze Zeit, wir werden dann, ich habe ihn ja mehrfach auch dann nochmal attackiert, und zwar auf professioneller Ebene. Ich sage ja dann auch so, weil er sagt, ich werde weiterhin darauf verzichten, jemanden zu beleidigen. Und dann sage ich, verzichte doch einfach lieber auf deinen Schmierenjournalismus, dann ist allen geholfen und nicht nur dir und mir. Mhm. Weil das ist ja genau das, was wir kritisieren, dass er halt wirklich die Bild von YouTube geworden ist, wo er Promiflash. Ganz schlimm Populist ist. Aber Promiflash macht das, berichtet ja über alles. Aber er macht ja nur die krassen Sachen, wo die ja dann, wie zum Beispiel zuletzt auch beim Webvideopreis, wo das ganz schlecht meinungsgefärbt ist und wo er anderen quasi. Nicht immer meinungsgefärbt. Es ist inhaltlich schwierig, die Art und Weise, wie er Sachen aufarbeitet, wie er sich vorher informiert, wie er vorher mit Leuten redet. Und das ist sehr lustig in diesem Klängern-Video auch, weil Klängern kritisiert dann so ein paar Sachen, die wir auch schon angesprochen haben, zum Beispiel, dass er halt oft keine Quellen benutzt. Oder sie auch einfach nicht. Aber dann, er macht dann so ein ganz komisches Whataboutism und sagt so, du hast doch auch keine Quellen unter deinem Video verlinkt. Ja, genau. Hier, guck mal, also, du machst ja auch Videos, nur so Boulevard sind. Er gibt quasi zu, dass alles stimmt, was er über ihn sagt. Es ist wirft ihm dann das Gleiche wieder. Purer Whataboutism. Also, insgesamt, ich möchte an dieser Stelle noch einmal abschließend sagen, das ist alles unglaublicher Kindergarten. Dieser Mann macht einfach Videos, die Themen behandeln, die teilweise, finde ich, ja auch gut sind, dass sie behandelt werden. Deswegen machen wir auch diesen Podcast. Deswegen behandle ich auch öfters ähnliche Themen bei mir in den Videos, weil ich es wichtig finde, dass an viele junge Zuschauer zum Beispiel Informationen weitergegeben werden über das Verhalten von ihren Stars. Aber diese Ebene kommt bei ihm ja ganz häufig genau, nicht dazu. Genau, und das nämlich genau das bei Artikel 13, bei Montana Black, entweder er macht es so wie beim Webvideopreis, wo er sagt so, ja, das kann, guck mal, und dann wurde ich nicht eingeladen, dann wurde ich doch eingeladen und der Preis ist gar keine Preisverleihung. Oder aber er sagt halt einfach nur Montana Black, das sind die Umstände, aber würde da in diesen Fällen diese zweite Ebene, wo er sagt so, hey Leute, lasst euch nicht verarschen, das sind Hintergründe, oder hat wie der Tomek auch mal nachgeforscht. Ja. Die Mr. Trashback auch immer gemacht hat und die der Tomek sehr gut macht. Und das ist halt so eine Sache, die ich halt sehr schade finde, weil ich im Ansatz es ja ganz toll finde, dass es jemanden gibt, der über diese Szene berichtet. Aber ich würde mir halt wünschen, dass das mit denselben Standards passiert. Die er auch immer an andere anlegt. Die er an andere anlegt. Und die auch das Wort Journalismus mit sich bringt. Genau, und er nennt sich selber News. Er hat jetzt argumentiert, dass er natürlich keine Quellen befragt, weil er Breaking News macht. Aber so funktioniert das auch nicht. Also auch im klassischen Journalismus ist es absolut gang und gäbe, dass du natürlich, wenn du keine Infos hast, erstmal die Klappe hältst und wartest, bis du welche hast. Das stimmt, trifft nicht auf alle Nachrichtenquellen aber zu. Aber das sind dann auch die unseriösen. Auf die guten trifft das zu. Und das ist halt der Fall auch bei diesem Epgram-Video gewesen, wo wir ja auch sagten, er hat beim vierten Mal eine Quelle befragt. 4 Videos innerhalb von, glaube ich, von zwei Tagen. Ja. Warum kann er den Solmecke denn nicht beim ersten Mal befragen? Ja. Das sind solche Sachen, die, oder beim zweiten Mal dann zumindest. Ja, sein Argument war dann, ja, das dauert ja oft so lange, bis die antworten. Und ich sage so, ja, dann warte doch mit deinem Video, bis sie geantwortet haben. Wir drehen uns an dieser Stelle im Grunde auch im Kreis. Wir haben das alles schon gesagt. Jetzt kam es nochmal auf, weil er da wieder was Öffentliches draus machen muss. Es ist insofern skurril, wie gesagt, weil er sich das immer so dreht, wie er es braucht. Ne? Hat jetzt auch in dem Video oder auch in den Tweets, konnte er es ja nicht, aber in dem Video hat er unterschlagen, dass ich dagegen argumentiert habe. Und diese Argumente sind ja griffig. Und es gab ja mehr als genug Leute, die das auch so sehen, wenn man jetzt auch zum Beispiel auf Twitter das mal verfolgt. Und dass er dann im letzten Tweet mich selber dann tatsächlich persönlich angeht, obwohl er vorher noch sagt, darauf würde er verzichten, hat er auch unterschlagen. Das würde ich gar nicht, ich würde das gar nicht nochmal aufmachen, aber es ist so, diesem Typen in der Argumentation zu folgen, also wie manipulativ er auf der einen Seite vorgeht, aber auf der anderen Seite auch scheinbar, du merkst, das ist einer von denen, mit denen kommst du auf keinen Konsens. Ja, ja. Aber das hatten wir ja schon mal genau das eigentlich besprochen, als wir ihn auch eingeladen hatten in den Podcast, als wir dann aufgrund seiner Reaktion entschieden haben, wir können gar nicht mit dem reden. Genau, er hatte mir das wieder auf Twitter vorgeschlagen, lass uns doch lieber darüber reden. Ich will mit ihm nicht reden. Es gibt keinen Konsens, den wir finden können, weil ich merke das immer wieder an seinen Reaktionen und an der Art und Weise, wie er Dinge benutzt für sich und jetzt ein Video macht, wo er auf der einen Seite Klengard angreift, auf der anderen Seite uns und mich angreift. Um sich in ein spezielles Licht zu rücken. Und das ist, wenn du dann siehst, er hat damit Erfolg, weil es halt Trump hat damit Erfolg, damit hat die Bild Erfolg. Wenn du deine Masse hast an Leuten, die diesem populistischen Kram irgendwie folgen, den du da durch die Luft posaunst, also diesem. Ja, ja. Ich hatte einen Tweet gelesen, wo jemand meinte so, ich habe den Podcast gehört, aber jetzt, wo ich das von dir erfahren habe, höre ich den nicht mehr. Also wo Leute einfach wirklich so Dinge einfach immer direkt eins zu eins so auch von den Lippen lesen, von den Leuten. Ja, also auch ohne etwas zu hinterfragen, ohne zu, auch da kann man ja man kann ja den Twitter-Verlauf öffnen und gucken, was steht da so drin. Also muss man auch dazu sagen, ich habe dann darunter geschrieben, Gott sei Dank bist du jetzt weg, weil solche Leute tatsächlich ist besser, wenn die diesen Podcast nicht hören, weil es sollte auch bei uns jeder hinterfragen, was wir sagen, ja, weil absolut. Wir haben nicht einmal recht oder sind. Und dafür gibt es ja unter dem Reddit, und da passiert das ja auch, und dafür sind wir euch sehr dankbar, also dass Leute auch, oder auch die Kommentare und so weiter, Leute sagen so, hey, ich habe da eine andere Meinung zu, oder hier ist noch eine Sache, die ich gefunden habe zu dem Thema und so. Das ist ja ein elementarer Bestandteil von der Art und Weise, wie wir auch arbeiten. Das finde ich aber zum Beispiel, immer wieder wird uns vorgeworfen, auch in den Kommentaren habe ich das häufig gelesen, wie kann man jemanden wie Herrn Newstime kritisieren, wenn man mit LeFloid befreundet ist? Da muss ich immer wieder auch sagen, A, hat eine Freundschaft nichts damit zu tun, wie man den Content des anderen findet. Das habe ich bei Aaron Troschke lange erlebt, mit dem ich lange befreundet war und seinen Content schon da nicht so gut fand. Aber mit Ines ist es ja genauso. Aber auch bei Flo ist es so, da habe ich immer wertgeschätzt, dass er gesagt hat, er hat die News vorgetragen, hat seine Meinung dazu reingeworfen. Da haben immer wieder Leute gesagt, ja, es ist ja so meinungsgefärbt. Dass wenn du sagst, dass deine News eben nur das ist und nicht so, ich bin hoher Qualitätsjournalismus, dann muss man das eben voneinander trennen können. Aber ich finde es wichtig, dass so jemand der sehr jungen Zielgruppe aussagt, hey, das ist keine coole Aktion oder hey, das ist eine gute Aktion. Aber, und das hat Floyd auch immer gemacht, macht euch eure eigenen Gedanken. Ja. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Seht ihr das anders? Und er hat ja mal zwei Perspektiven aufgemacht. Das fand ich immer eine sehr gute Sache, die ich damals bei den BNews auch übernommen hatte. Nicht nur, weil er das vorgemacht hat, sondern weil es generell eine vernünftige Art und Weise ist, so, um einen Konsens zu suchen. Ich würde jetzt noch ein Thema aufmachen. Mhm. Und zwar, das kam auch aus dem Subreddit, der Thüringer Oberbürgermeister Boris Palmer hat wohl angeblich einen Studenten belästigt. Und zwar ist die Story folgende. Student geht abends mit seiner Freundin durch die Stadt und ihm kommt der Oberbürgermeister entgegen. Oberbürgermeister Boris Palmer, zu dem man jetzt sagen muss, der ist bei den Grünen, zeigt aber da eine krasse Minderheitsmeinung. Der ist nämlich sehr, ja, ich will nicht sagen sehr rechts, aber er ist schon sehr konservativ eingestellt, was seine Meinung zum Thema Flüchtlinge angeht. War jetzt auch gerade mit Klaus Strunz zusammen bei dessen neuem Buch. Klaus Strunz, bekannt unter anderem aus dem Kanzlerduell oder eben aus dem Sat.1 Frühstücksfernsehen. Einer, der auch sehr, ich würde mal sagen, populistisch unterwegs ist. Oder zumindest sehr, sehr konservativ. Und die aktuelle Stimmung im Land, finde ich, auch so ein bisschen zu seiner Popularität nutzt. Und der ist also jemand, der auch innerhalb der Grünen oder innerhalb der Politik nicht unumstritten ist. Und sicherlich in Tübingen als Oberbürgermeister auch nicht. Auf jeden Fall hat sich der Student in dem Moment dann zu einer Aussage hinreisen lassen, die angeblich sowas in die Richtung war wie, ach nee, jetzt der nicht auch noch. Anscheinend hatte er einen schlechten Tag oder sowas, sagt er zu seiner Freundin. So, das hat aber der Oberbürgermeister wohl gehört und ihn daraufhin konfrontiert und ihm gesagt, er soll ihm das doch irgendwie ins Gesicht sagen. Und dann meinte er so, nee, sorry, ich habe jetzt einfach heute einen schlechten Tag, so, ne, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Und dann sind die wohl, also hat der Student und seine Freundin haben versucht weiterzugehen, aber der Bürgermeister hat sie angeblich wohl weiterhin belagert und ist um sie rumgetänzelt und wollte halt irgendeine Art von Konfrontation provozieren oder zumindest ein Gespräch einleiten, woraufhin dann irgendwann, als es ihm dann zu viel wurde, der Student angeblich gesagt hat, so, und das wohl relativ laut, lassen Sie uns jetzt endlich in Ruhe. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Woraufhin der Oberbürgermeister seinen Dienstausweis gezückt hat und gesagt hat, dass er als Oberbürgermeister auch irgendwie der Polizei übersteht und deswegen auch jetzt quasi ihn für Ruhestörung, weil er ja sehr laut das gesagt hat, ihn dafür quasi anzeigen oder was weiß ich, was man da macht in dem Moment möchte, was bis zu 6.000 Euro Strafe bedeuten kann wohl. Bußgeld, ja. Bußgeld. Und deswegen hätte er jetzt gern seinen Personalausweis. Was ja schon einfach eine richtig lustige Provokation ist einfach. Das ist nicht lustig. Also lustig, wenn mir das passieren würde, würde mir wahrscheinlich der Kragen platzen. Genau, also lustig in dem Sinne von, also ich finde es sehr lustig, sowas zu tun, auch als Politiker im Sinne von. Was für ein Ego musst du da haben. Ich muss darüber lachen, nicht weil die Aktion lustig ist, sondern weil es so lächerlich ist. Das muss doch selber strafbar sein, was er da macht. Also es ist doch Nötigung eigentlich, oder? Also ihm dann nicht mehr, ihm so auf die Pelle zu rücken, dass er laut werden muss, um dann zu sagen, ey, hier, du bist laut geworden, kann doch auch nicht. Das ist ja jetzt nur die Darstellung von der einen Seite, keine Ahnung, wie die andere Seite das sieht. Vielleicht hat der Student auch direkt irgendwas gerufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er dann noch ein Foto von den beiden gemacht, nachdem er seinen Personalausweis nicht rausrücken wollte. Und dann hat der Student jetzt gesagt, er hat mein Recht an ein eigenes Bild, sie dürfen einfach ein Foto machen. Es ist wohl tatsächlich so, habe ich jetzt gelesen, dass der Oberbürgermeister im Recht war. Also er darf sozusagen in seiner Funktion als Oberbürgermeister wohl tatsächlich also auch wie ein Polizist das ist ja Leute irgendwie aufnehmen und darf auch in dem Kontext. Also der könnte jetzt in eine Bank gehen und wenn die überfallen wird, dann könnte er alle Hände zur Strecke bringen. Oberbürgermeister. Er bringt alle zur Strecke, bringt sie nach Hause und sagt so, hier, ich habe sie abgeliefert. Danke, Batman, Oberbürgermeister es gibt, Boris Palmer. Es gibt ja auch noch so die Möglichkeit, dass du tatsächlich auch als normaler Bürger Leute in irgendeiner Form festhalten kannst. Aber wie genau da die legalen Rahmenbedingungen sind, keine Ahnung. Nur, was ich halt so spannend finde, ist nicht die Frage, wer da jetzt im Recht ist oder nicht, sondern lass mal den Studenten direkt gerufen haben, auch irgendwas, jetzt keine Beleidigung, aber irgendwas wie, ich finde den Oberbürgermeister blöd. So, der hat das sehr laut in der Stadt rumgerufen. Auch in dem Kontext würde ich als Politiker nicht meinen, dass es die klügste politische Entscheidung ist, in dem Moment dann zu sagen, so, dafür kriegen sie jetzt eine Strafe wegen Ruhestörung. Mhm. Es wirkt halt einfach sehr kleinlich und super lächerlich, ja, finde ich, als Oberbürgermeister so dann von seinem Amt Gebrauch zu machen, um irgendjemanden, weil er dich gerade kritisiert hat, dafür zu bestrafen. Ja. Also, so wirkt es halt. Und das, egal wie die Szenarien sind, darauf scheint es ja irgendwie runterzukommen. Und das fand ich einfach eine spannende Story, kam aus dem Reddit, wollte ich einfach mit euch teilen, weil ich habe keine Ahnung, was ich darüber denken muss, außer sehr strange. Boris Palmer hat ja, glaube ich, mit Klaus Strunz sogar zusammen ein Buch geschrieben. Sie haben es zumindest zusammen promoted. Genau. Ja. Ich persönlich werde mir das nicht kaufen, aber mit BookBeat habe ich vielleicht die Möglichkeit, da mal reinzuhören. Ich weiß nicht, ob dieses Buch dabei ist, aber ganz viele andere. Netflix für Hörbücher, Hashtag Werbung, bookbeat.de/Lästerschwester mit AE oder Lästerschwester mit AE, genau, als Code benutzen und den ersten Monat kostenlos bekommen. Heute sollte eigentlich unser Gast Hand of Blood sein, aber der hat ganz kurzfristig abgesagt, weil er ein Huso ist, kann man jetzt hier so mal sagen. Wir beide dürfen das auch sagen, weil wir haben ja ein Video gegen Kommentarkultur im Netz gemacht. Also sind wir hiermit davon befreit. Übrigens ist es ein immer häufig gestellter Kommentar gewesen, dass ich ja manchmal auch sehr krass in der Wortwahl wäre. Das stimmt, das bin ich. Ich finde aber, es ist sehr interessant, dass bei so Leuten wie Leon Mascher und wie Co. alle sehr ganz schnell darauf springen und sagen, der ist ein Arschloch und was sie nicht für Sachen in den Mund nehmen. Aber bei Leuten, die ein paar Sachen machen, die auch ganz schön scheiße sind, das Wort Scheiße dann nicht fallen darf. Ja, vor allem, ich finde es auch falsch, Leute persönlich anzugreifen für ihr Verhalten, ja, weil gerade im Netz du ja immer nicht weißt, wie viel ist davon jetzt einfach für Fame und Klicks gemacht und wie viel ist der echte Mensch und was steckt da dahinter, wie man jetzt bei Miguel Pablo ja auch gesehen hat, da stecken auch manchmal Menschen dahinter, die vielleicht auch nicht immer bei völliger physischer und psychischer Verfassung sind. Zumal Herr Newstime ist ja zum Beispiel auch eine Persona, kann man ja auch nicht anders sagen, die, wenn man da sagt, so deine Arbeit ist scheiße, dann ist das halt eine Kritik an der Arbeit. So, die ist dann vielleicht nicht so so gewählt, dass man sagen kann, da ist eben mehr Zucker ums Maul gestreut worden, aber ich finde Kritik, und so bin ich halt generell, ich bin sehr harsch manchmal, ich bin sehr direkt, man kann auch zu mir direkt sein, ich habe nicht Hurensohn zu ihm gesagt, das ist nochmal was anderes, aber das vermischt er wieder gerne. Naja. Aber Schluss damit jetzt. Schluss damit, finde ich gut, Schluss damit. Das ist Davids Genau, das ist mein Maßstab fürs Leben. Ja. Genau, tschüss.